Als wir jung waren, hat Zeit keine Rolle gespielt. Sagt Anna, aber die Vergänglichkeit, kann man sie austricksen, wenn man sehr, sehr reich ist? Kann man es hinauszögern, das mit dem Sterben? Gute, zeitgemäße Frage. Die beiden Afrikaner jedenfalls in Damir Lukacevics Film Transfer haben kein Geld, aber junge Körper. Hermann und Anna hingegen, Hans-Michael Rehberg und Ingrid André spielen sie, wohnhaft in gediegener Umgebung am Bodensee, sind zwar jahrzehntelang glücklich miteinander. Wir wussten, wir würden zusammen uralt werden. Aber das mit dem uralt? Eines Tages bricht Anna zusammen. Dr. Menzel, Jeanette Hein, von der Biotech-Firma fürs Besondere, wirbt. Sie werden begeistert sein. Für 20 Stunden können Hermann und Anna nach dem Transfer nun in den jungen Körpern der beiden Afrikaner Aplan und Zara leben. In Transfer geht es um Körper- und Seelentausch. Aber natürlich erzählt dieser Science-Fiction-Film vor allem davon, was passiert, wenn wir meinen, die Natur austricksen zu können. Wer sind wir da noch? Was ist unsere Identität? Diese Fragen diskutiert Transfer in kühlen Bildern einer Zukunft, die der Mensch glaubt, im Griff zu haben. Transfer von Damir Lukacevic, empfehlenswert. Der Titel von Tim Fehlbaums bemerkenswerten Kinodebüt kann sowohl als auch ausgesprochen werden. Denn die Welt im Film Hell, wir schreiben das Jahr 2016, ist sonnenverglüht und deswegen kann man auch mit Fug und Recht von Hell, mit anderen Worten, von der Hölle sprechen. Es gibt weder Pflanzen noch Tiere, weder Wasser noch die Zivilisation. Marie, ihre junge Schwester, Leonie, Philipp, später kommt noch Tom hinzu, fahren in einem abgedunkelten Auto Richtung Gebirge. Dort soll es wieder Wasser geben. Noch fährt das Auto, noch finden sie in verlassenen Tankstellen Benzin. Was hat denn alles mitgenommen? Philipp, lass uns weiterfahren. Leonie! Doch dann gerät die Gruppe in einen Hinterhalt einer Bauernfamilie. Seit 3 Jahren gibt es keine Ernte mehr. Und dann sagt die Bauersfrau, wie soll man denn überleben, wenn alles Vieh tot ist? Ich denke, diese Andeutung muss reichen, um zu ahnen, was hier noch kommen wird. Tim Fehlbaum hat seinen postapokalyptischen Horror-Thriller Hell hochkarätig mit Hannah Herzsprung, Lars Eidinger und als düster abwesende Matriarchin der unheimlichen Hinterwäldlerfamilie mit Angela Winkler besetzt. Sehr genau zeichnet Hell nach, nicht ob, sondern wie der Mensch nach dem Ende der zivilen Gesellschaft dem Menschen ein Wolf wird. Hell von Tim Fehlbaum, herausragend. Sergeant Jerry Boyle, was gibt's? Nein, die Arbeit hat Sergeant Jerry Boyle nicht erfunden oder besser, das, was seinen Tagesablauf ausmacht, Besuch bei der kranken Mutter, danach ins Bordell, sowie anschließend Dienst nach Vorschrift, das alles setzt sich in John Michael McDonaghs schwarzer Komödie The Guard zu einem Leben zusammen, das nur eine Störung kennt, wenn etwas anders läuft als gewohnt. McDonaghs Film entwirft einen Ort an der letzten Grenze, hier in Europa. The Guard trägt denn auch den Untertitel »Ein Ire sieht schwarz«, also Irland. Das Leben von Sergeant Jerry kommt ungnädigerweise nun aus dem Gleichgewicht, als in der genau so gewollten langweiligen Ödnis Gangster einen Drogendeal abziehen wollen. Plötzlich hat Sergeant Jerry Boyle auch noch einen schwarzen FBI-Agenten aus den USA an seiner Seite. Das erste gemeinsame Briefing gerät zum derben Desaster. Handmeldung Sergeant Boyle. Ja, Sergeant. Ich dachte nur, Schwarze wären Drogendealer. Sich für diese rassistische Unverschämtheit zu entschuldigen, nein, das kommt für Boyle nicht in Frage, auf keinen Fall. Wofür soll ich mich entschuldigen? Ich bin Ire. Rassismus ist Teil meiner Kultur. Hör auf, Boyle, halt die Klappe, Mann. Grandios spielt der Ire Brendan Gleeson diesen wuchtigen, grummeligen, saufaulen Bären von einem Polizisten, hinter dessen vorgeblicher Tumpheit sich allerdings noch ganz andere Seiten zeigen werden. Und mit dem US-Schauspieler Don Cheadle als schwarzem FBI-Agenten hat Brendan Gleeson einen brillanten Gegenpart. Ihr Spiel macht The Guard zu einer herrlichen Buddy-Komödie mit vielen hakenösen Absurditäten und kulturellen Clashes, die der wilde Westen in Europa so bereithält. The Guard, ein Ire sieht schwarz, von John Michael McDonagh, herausragend.